Spanien, in der Nähe von Sevilla, Ende des 18. Jahrhunderts. Dies ist die Geschichte einer Frau, die ihren Mann vor dem Tod rettet. Sie verkleidet sich als Mann, heuert unter dem Namen Fidelio als Gehilfin im Gefängnis an, in dem ihr Liebster festgehalten wird, und wirft sich schützend vor ihn, als er ermordet werden soll. Sie wird's erreichen. Fast jede Sängerin hat Angst vor dieser Phrase in Beethovens einziger Oper Fidelio, denn so wie Beethoven diese Aussage über die Gewalt der Liebe in der Musik, wie er das komponiert hat, muss eigentlich jede Sängerin an ihre Grenze kommen. Und vielleicht hat er ja auch genau das beabsichtigt. Ja, das ist die Stimme von Birgit Nilsson. Nach unserer ersten Begegnung, das war im Jahr 92, haben wir uns zwar nur selten gesehen, aber oft miteinander telefoniert. Und ich weiß noch, dass ich immer den Hörer in einigem Abstand vom Ohr gehalten habe, denn die Stimme war derart kräftig und fast piercing, dass man wirklich aufpassen musste, dass es eigentlich das Trommelfell zerreißt. Und kein Dirigent konnte sie mundtot machen und das hat natürlich auch den einen oder anderen Dirigenten gestört. Und noch dazu hatte sie einen sehr schlagkräftigen Humor, dem auch nicht jeder gewachsen war. Mit der Kombination war sie natürlich auch ein bisschen gefürchtet. Und noch dazu diese irre Riesenstimme, die mit der Urgewalt eines Blitzes einschlagen konnte. Trotzdem wäre es aber falsch, für die Rolle der Leonore als Maßstab die souveräne Bewältigung des Gesanglichen anzusetzen, denn Leonore ist eine Grenzpartie. Und das in vielfacher Hinsicht, weil sie schwankt ja zwischen Hoffnung und Angst, zwischen dem unbedingten Willen, den Mann aus dem Gefängnis herauszuholen und der Panik, entdeckt zu werden, weil sie hat sich ja da eingeschlichen in Männerkleidern. Also eigentlich ist Leonore auch keine Opernfigur, sondern die Verkörperung des Prinzips, die Liebe wird's erreichen. Und dieser Satz ist natürlich für hämische Kritiker geradezu eine Steilvorlage, dass sie dann nach der Aufführung schreiben, dass die Sängerin bei aller Liebe weder das hohe noch das tiefe H erreicht hat. Was für die Sängerin den Druck natürlich nur noch erhöht. Aber, und das ist das Verrückte, fast jede Künstlerin verzehrt sich danach, diese Rolle zu singen. So zum Beispiel auch Christa Ludwig. Ich wollte unbedingt den Fidelio singen. Ich habe immer gesagt, einmal Fidelio singen und dann sterben. Und wie ich den Fidelio wirklich das erste Mal gesungen habe, habe ich zu meiner Mutter gesagt, wirklich, oh Gott, ich habe das immer gesagt und dann sterben. Vielleicht muss ich jetzt wirklich sterben. Nein, ich hatte den Fidelio geliebt, weil meine Mutter eben Fidelio gesungen hatte mit Karajan. Und dann kam Karajan und sagte, ob ich Fidelio singen wollte, also nach 30 Jahren oder so von ihm aus gesehen. Und ich war dermaßen im Himmel. Und natürlich diese ganze Geschichte der Freiheit und der Humanität, das ist eben das, was mir so nahe gekommen ist. Und durch Fidelio liebe ich Beethoven. Thank you. Die Ludwig hat mir mal erzählt, dass sie zusammen mit Birgit Nilsson beim Hals-Nasen-Ohrenarzt war. Und der hat festgestellt, dass ihre Entscheidung, nicht das große Wagner-Fach zu singen, goldrichtig war. Denn ihre Stimmbänder seien lang und schmal, die der Nilsson hingegen kurz und dick. Aber, meinte ich dann als Einwand, Zeitzeugen haben mir erzählt, die Ludwig hatte schon das große Kaliber für diese Rollen. Die Stimme war ja auch ziemlich groß. Nein, war sie nicht. Ich hatte nur gute Oberklänge und durch die guten Oberklänge hat die Stimme getragen. Die Stimme saß gut, aber meine Stimmbänder, diese Wollfäden, wie ich sage, haben natürlich einen Vorteil für Liedersingen, weil sie modulationsfähiger sind. Aber deswegen, für Wagner braucht man Marmorblöcke, sage ich mal. Ein Fidelio kann man auch singen mit Wollfäden. Ich folgte mir immer. Ich hab die Pflicht, Freiheitskämpfer Florestan sitzt im Kerker. Sein Feind Pizarro, Gouverneur des Staatsgefängnisses, hat ihn dort einsperren lassen, um zu verhindern, dass er seine üblen Machenschaften verrät. Langsam verhungert Florestan im dunklen Verlies. 2 Jahre hat seine Frau Leonore nichts von ihm gehört. Und sie ist entschlossen, ihn zu retten. Die älteste Künstlerin, die ich jemals interviewte, war die Münchner Sängerin und Schauspielerin Moje Vorbach, Jahrgang 1898. Als ich sie mit einem Freund in Bogenhausen besuchte, war sie 91. Das Erste, was mir in ihrer Wohnung auffiel, waren die riesigen Zahlen auf ihrem Tastentelefon. Und sie erriet sofort meine Gedanken, sagte, ja, die Augen sind auch nimmer das, was sie mal waren, gell? Drum habe ich ja meinen schönen Opel Kadett abgeben müssen. Seitdem bin ich wie amputiert. Moje Vorbach gehörte zu den Sängerinnen mit sogenannter Naturstimme. Das heißt, sie konnte singen, ohne wirklich zu wissen, wie es geht. Und deshalb waren die Senta und die Fidelio Leonore, die sie in den 20er Jahren an der Berliner Krolloper unter Otto Klemperer gesungen hat, absoluter Stress für sie. Denn in beiden Partien gab es einen Angstton, der ihr jahrelang zu schaffen machte. Das H. Ja, und da passierte wieder was. Natürlich. Das H, das hohe H, spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich bockte in der Generalprobe bei der Kadenz. Sie wird Und ich saß in der Garderobe, heulte und wurde zu Herrn Klemperer geholt. Und der Herr Klemperer hat mich nervös gemacht. Da gibt es gar keinen Zweifel. Der Herr Wagner hat einen Dirigent, der den Sänger nicht stützte, sondern er hat immer Angst gehabt, das, was passiert. Und die Angst ging immer auf einem über. Mhm. Es war fürchterlich, wirklich manchmal. Und da hat doch der Klemperer dann Sachen gemacht, die waren also unmöglich im Grund, aber sau komisch. Er hat Todesängste gehabt, bis das Haar kam. Nun kam das Haar, da zog der das Taschentuch und winkte laut vor allen Publikum. Ich habe dann Fidelio mit dem Bruno Walter in Den Haag gesungen. Und der war natürlich ein Sänger-Dirigent. Und dem habe ich bei der Probe, wir machten eine Probe zuerst, und ich sage, Herr Professor, ich sage Ihnen das eh, ich habe vor der Kadenz Angst im Fidelio. Und dann sagte er die weisen Worte, jetzt sagen Sie mir, die Sängerin, die vor dieser Stelle keine Angst hat. Schon war ich erleichtert. Und dann kam die Stelle und da hat der Bruno Walter nicht wieder Klemperer so da gestanden, sondern der dirigierte da unten irgendwo rum. Und ich war auf meinem Haartoben und wusste nicht wie. Inzwischen wird es immer enger für den Despoten Pizarro. Der Minister hat sich angemeldet, das Gefängnis zu besuchen. Die ungerechte Gefangennahme würde auffliegen. Und Pizarro beschließt, Florestan zu ermorden. Der Kerkermeister Rocco hat ein mieses Gefühl dabei, soll aber schon mal das Grab ausheben. Er steigt mit seinem Gehilfen Fidelio in den Kerker hinab. Dass der richtige Dirigent den entscheidenden Unterschied machen kann, werden die meisten Sängerinnen bestätigen können. Aber man kann sich auch selber helfen mit der Technik des Umdeutens. In diesem Fall hieße das Vorfreude statt Höhenangst. Das war jedenfalls das Motto von Edda Moser. Die Hoffnung, den geliebten Mann aus der Gefangenschaft befreien zu können, soll nicht nur der Figur, sondern auch der Sängerin Flügel verleihen. Nun hat sich Edda Moser der Leonore nicht, wie so viele andere, von unten aus der Wagner-Region genähert, sondern von oben, vom Hochsitz der Königin der Nacht. Trotzdem war die Arie auch für sie eine besondere Herausforderung. Naja, man muss es eben sehr klug einteilen. Man muss vor allem die Arie klug einteilen. Und man darf sich nicht vor dem hohen Haar fürchten, sondern man muss sagen, ach, wie schön, dass ich da jetzt oben raufgehen kann, wie bei der Senta. Nicht? Da ist ja auch, da sind ja auch böse Haas eben in dem großen Duett und so weiter. Also die sind beide meiner Ansicht nach sehr schwer, sagen wir mal, in der Einteilung. Aber man soll es nur singen, wenn man wirklich keine Angst vor dem hohen Ton hat. Sobald die Angst eintritt, ist es aus. Sondern man muss einfach auf Knie dankbar sein, dass man mal eben in die Höhe segeln darf. Am besten ist es natürlich, wenn man gar nicht merkt, wie schwer das Ganze ist. So war es bei Inge Borg, der meistbeschäftigten Seniorin, der ich je begegnet bin. Mit ihr einen Termin zu vereinbaren, war gar nicht so einfach, denn sie war noch mehr unterwegs als ich. Und als wir zum Beispiel zu ihrem 90. Geburtstag ein Hörbuch vorbereiteten, ging es am Telefon so. Die zweite Woche, sagst du, Thomas. Nein, das geht auf keinen Fall. Da ist der Gerhard in München mit einem Liederabend und da muss ich hin. Und von diesen Muss-Terminen gab es mindestens einen pro Woche. An ihrem 95. Geburtstag gingen wir zusammen in eine Meistersinger-Vorstellung mit Jonas Kaufmann und Kirill Petrenko. Und wenn ihr etwas so richtig gefiel, konnte sie sich begeistern wie ein Kind, oft auch mit Lauten wie herrlich, noch während auf der Bühne gesungen wurde. Diese Begeisterung war ihr Motor auch bei der Darstellung der Leonore. Ich durfte die Leonore ganz früh in jungen Jahren schon singen und habe die Schwierigkeiten, wie man eben als junges Mädel singt, der Schwierigkeiten war ich mir gar nicht bewusst. So habe ich im ersten Opernengagement in Basel dann gleich die Leonore gesungen und habe dann das genau gespürt, was ich dann später in meinem weiteren Leben gespürt habe mit der Leonore. Wie wichtig das wurde, dass ich die Kraft der Liebe, dass ich durch die Kraft der Liebe singend mich ausdrücken konnte. Was macht diese Frau alles aus schierer Liebe? Und wie sie das musikalisch ausdrücken darf durch beethovensche Komposition und das Publikum zum Mitfühlen zwingt, das ist dann schon das Gefühl, dass man eine Traumrolle zu singen hat. Da hat ein Kritiker geschrieben, man hört weniger ein prächtig vorgetragenes Gesangsstück mit dem hohen Haar, vor dem alle Angst haben, als dass man Zeuge eines musikalisch-dramatischen Ereignisses ist. Tigersinn. Im Kerker liegt Florestan, angekettet, ausgehungert. Er erinnert sich an die Tage seiner Jugend, an den Frühling und die Freiheit. Und an seine Frau Leonore. In einer Vision sieht er sie als rettenden Engel. Da tauchen Rocco, der Kerkermeister, und Leonore als Fidelio auf. Maria Callas, die Primadonna Assoluta, habe ich leider nie persönlich getroffen. Das war vor meiner Zeit. Und ich hätte sie ja sehr gerne gefragt nach dem Fidelio. Denn auch diese Rolle hat sie in ganz jungen Jahren gesungen. 1944 in Athen, da war sie 20. Und das war während der deutschen Besatzung. Die Aufführung war in Griechisch und leider gibt es davon keine Aufnahme. Aber es gibt den Mitschnitt einer Meisterklasse. 28 Jahre später entstanden an der Juilliard School in New York. Und da ist Maria Callas zumindest mit ein paar Phrasen der Leonore zu hören. Und diesmal, wahrscheinlich das einzige Mal überhaupt, in deutscher Sprache. Suffered enormously, eh? Yeah. So her piano should not be a delicate one. It should be a roundish, eh? Also the music. Andere Opernlegende, die ich liebend gern getroffen hätte, war Lotte Lehmann. In den 20er und 30er Jahren war sie die Leonore schlechthin und ihr Singen ging einem derart zu Herzen, dass sogar der sonst so absolut gestrenge und auf Werktreue bedachte Arturo Toscanini ihr zuliebe die Arie einen halben Ton runtersetzte. Denn auch sie hatte mit zunehmendem Alter Angst vor dem hohen H. In ihrer berühmten Aufnahme singt sie die Arie in der originalen Tonart, aber sie erleichtert sich den Aufstieg auf das hohe H, indem sie anstelle des Wortes erreichen den Vokal A singt. Oh, Nachdem Lotte Lehmann das Angebot von Hermann Göring dankend abgelehnt hatte, Reichskammersängerin mit stattlichen Gagen und stets guten Kritiken zu werden, emigrierte sie mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten. Und die Lücke, die sie an der Wiener Staatsoper als Fidelio Leonore hinterließ, wurde zum Teil von den Konetzny-Schwestern gefüllt, Anni und Hilde. Ehemals Meisterschwimmerinnen mit entsprechendem Brustkorb hatten beide den langen Atem und das große Tonvolumen, was die Rolle unbedingt braucht. Aber beide hatten auch das, was man eine kurze Stimme nennt. Und deshalb witzelte man in Wien von der Ilde und der Nie. Die Hilde hatte kein H, die Anni kein A. Dafür war Hildes Gesang von einer mütterlichen Wärme, die wunderbar passte zur Vision des gefangenen Floristan. Ein Engel, Leonore, der führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. Dem verwahrlosten Gefangenen kann Leonore ihren Mann kaum wiedererkennen. Und sie sagt sich, wer auch immer das ist, ich werde ihn retten. Er soll kein Opfer sein. Als sie mit Rocco das Grab aushebt, erscheint Pizarro und will Floristan erstechen. Wild entschlossen wirft sich Leonore zwischen die beiden, tötet erst sein Weib. Und jetzt erst erkennt der ausgezehrte Floristan seine eigene Ehefrau in Männerkleidern. Nach dem Krieg gab es für die Konetzny Sisters in dieser Rolle eine äußerst gefährliche Konkurrenz. Die hatte eine Riesenstimme und für sie war das Singen immer ein Vergnügen und keine harte Arbeit. Ihr Name Gertrude Grob-Brandl. Eine der tollsten Stimmen, die ich jemals gehört habe und leider komplett vernachlässigt von der Plattenindustrie. Als ich sie in Wien zum ersten Mal besuchte, war ich überrascht, wie schlank sie geworden war, denn während ihrer Sängerzeit hatte sie echtes Walkürenformat. Ihre Wohnung war urgemütlich mit einer klassischen Sitzgruppe in Theater Rot und vor den Zimmertüren lagen Zugluftstopper in Form von dicken Textilschlangen. Aber das Tollste war, was aus den alten Lautsprechern tönte, als sie mir ihre Live-Aufnahmen vorspielte. Da hätte es mich fast vom Sessel gehauen. Bei dieser Stimmpracht wurden die Kolleginnen an der Wiener Staatsoper natürlich eifersüchtig. Und so musste die Grob-Brandl auf den Fidelio erst mal warten. Nachdem in Wien auch mehr oder weniger damals nicht viel Chancen waren für mich als Hochdramatische, weil die beiden Konetznis da waren. Und die haben ja niemanden ranlassen. Ne? Na, das war die. Es wird immer gesagt, die ungleichen Schwestern, die böse Anni und die gute Hilde. Ist ja, das so? Ja, das stimmt wirklich. Mit der Hilde haben wir sehr netten Kontakt gehabt. Mehreren Götterdämmerungen, die ich irgendwie in der Scala und so weiter auch gesungen habe, war die Hilde immer meine Gudrune gewesen. Und die hat immer zu mir gesagt, du, die Leute in Wien würden das nicht glauben, Gerti, dass wir so gute Freunde sind, hat sie immer gesagt, die Hilde. Vor allem ihre Schwester, nicht, ne? Die hätte keine Freude damit gehabt. Ich war zum Beispiel mal nach dem Krieg gleich angesetzt als Fidelio. Und am Tag vor der Vorstellung oder am Tag der Vorstellung ruft er mich an und sagt, du Gerti, das geht leider nicht. Du kannst nicht den Fidelio heute Abend singen. Sag ich, warum, ich kann schon. Sagt er, nein, sagte die Anni war da und hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ein Fidelio kann nur eine Konetzen, wenn nicht ich, so meine Schwester singen in Wien. Und dann war es für sie natürlich der furchtbar harte Schlag, wie der Clemens Krauss, wo sie ja noch gesungen hat, mich als Brünnhilde verlangt hat. Ja, die Anni war schon ein spezielles Kaliber. Davon konnte auch der berühmte Wiener Bariton und spätere Staatsoperndirektor Eberhard Wächter ein Lied singen. Er war als 17-Jähriger in einer Fidelio-Vorstellung in Wien mit Anni als Leonore und hatte am Schluss vom Stehplatz aus gebuht. Nun hatte dieses Bu dem Dirigenten gegolten, aber Anni dachte, sie sei gemeint gewesen. Und sobald sie den jungen Wächter am Bühneneingang erkannt hatte, stürzte sie sich auf ihn und schlug wie wild mit ihrer Handtasche auf ihn ein. Eine solche Aktion wäre der Gruprandel niemals passiert, aber auch sie gehörte zu den Frauen, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte. Außer sich vor Wut will Pizarro beide töten, Florestan und Leonore. Da zieht Leonore eine Pistole und zielt auf Pizarro. In diesem Augenblick ertönt vom Gefängnisturm ein Trompetensignal. Der Minister ist da. Auch wenn Leonore eine echte Heldin ist, habe ich mich bei der Gruprandel oft gefragt, ob sie nicht zu heldisch klingt in dieser Rolle, zu unerschütterlich für eine Frau, die ständig zwischen Mut und Angst lebt. Vielleicht war das mit ein Grund, warum so verschiedene Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler und Karl Böhm für ihre Aufführungen in Wien dann doch eine Sängerin holten, die der Inbegriff reiner Emotion und vollkommener Hingabe an die Rolle war, nämlich Martha Mödel. Wie einige Leonoren vor ihr kam auch sie aus dem Mezzo-Fach, was der Arie ungewöhnlich viel Tiefe gab, aber eben auch Schwierigkeiten in der Höhe offenbarte. Trotzdem, für Edda Moser bleibt Martha Mödel als Leonore dennoch der Maßstab. Martha Mödel ist von allen die größte. Und auch, sagen wir mal, in ihrer Innigkeit und ihrer Demut, denn diese beiden Dinge gehören ja bei Fidelio zusammen. Martha Mödel und Wilhelm Furtwängler live im Jahr 1953. Damals war die Wiener Oper noch im Notquartier untergebracht im Theater an der Wien. Die Staatsoper wurde dann 2 Jahre später mit einem großen Festakt wiedereröffnet. Direktor Karl Böhm hatte zu diesem Anlass gleich 8 Premieren innerhalb von 3 Wochen angesetzt, war somit restlos überarbeitet und noch nervöser als sonst. Eröffnet wurde mit Fidelio. Millionen von Rundfunkhörern, Fernsehzuschauern waren live dabei, dazu eine riesige Zuhörerschaft, die sich draußen im Nieselregen um die Außenlautsprecher scharte, im Publikum Prominenz aus aller Welt und dazu noch berühmte Leonoren der Vergangenheit wie Lotte Lehmann und die Konietzny-Schwestern. Also für Martha Mödel war der Abend ein einziger Stresstest. Und sie war nicht bei Stimme. So erzählte sie es jedenfalls immer wieder. Auch als sich sie und Sena Jurinac, ihre oftmalige Partnerin als Marcelina und spätere Nachfolgerin als Leonore, nach ihren Erfahrungen mit Fidelio befragte. Erschwerend kam für die Mödel hinzu, zwischen ihr und Karl Böhm stimmte die Chemie einfach nicht. Es war übrigens der einzige Dirigent, vor dem ich Angst gehabt habe. Ja, ich habe richtig gehende Angst, aus dem einfachen Grund, er hat so einen Grazer österreichischen Dialekt gehabt, so ein bisschen. Und der war so verletzend. Und jeder Sänger, der da oben steht, ist natürlich verletzlich. Sehr sogar. Und mein Handicap, ich war heiser. Wissen Sie, was das ist, wenn ein Sänger heiser ist? Nur so heiser möchte ich immer gewesen sein. Dass Leonore eine Frau ist, trifft auch den alten Kerkermeister Rocco wie ein Schlag. Nicht nur, weil er sich hat täuschen lassen. Er hat Fidelio seiner Tochter Marceline als Ehemann versprochen. Denn die hat sich bei der ersten Begegnung in den hübschen Gehilfen ihres Vaters über beide Ohren verliebt. Für mich war Sena Jurinac quasi die lyrische Seelenverwandte von Martha Mödel. Wenn sie in Fidelio die Marceline sang, hatte ich nie den Eindruck einer naiven Singspielfigur, sondern aus der wird mal eine Leonore. Die Partie der Leonore wagte sich Sena Jurinac Anfang der 60er Jahre für eine Fidelio-Premiere in London, inszeniert und dirigiert von Otto Klemperer. Und hier musste auch die Jurinac erfahren, dass es bei aller Bewunderung für den Dirigenten gar nicht so einfach war, unter seiner Leitung zu singen. Von Wien nach London, da habe ich jeden Tag natürlich fleißig diesen ganzen Fidelio durchgesungen, von A bis Z, von A bis Z. Jeden Tag wie eine Fiordiligi habe ich mir das zurechtgelegt. Das ging wie geschmiert. Dann kam ich nach London und dann waren die ersten Proben. Dachte ich mir, na ja gut, wäre ich schon schaffen, nicht? Und dann kam die Arie, die Probe, und ich dachte, mein Brustkorb wurde immer weiter und immer weiter. Und das war so langsam und so schwer und so dick, dass ich mir gedacht habe, drum können, ist das so schwierig, die ganze Fidelio-Geschichte. Das war also mein Problem mit dem Klemperer damals. Aber ich habe so, dass nach der Premiere sogar die Frau Schwarzkopf zu mir gekommen ist und gesagt, also ich bewundere dich sehr, wie du das geschafft hast. Oh, von Elisabeth Schwarzkopf für die Leistung ihrer Kollegin Sena Jurinac war weit mehr als eine nur kollegiale Geste. Die Schwarzkopf wusste genau, was es heißt, von der Mazzoline zur Leonore zu wechseln, nur war sie seinerzeit dazu gezwungen worden. Diese Geschichte erzählte sie, als ich sie zum letzten Mal besuchte für ein Interview zu ihrem 90. Geburtstag. Und da war sie auffallend mild und sehr herzlich. Nur beim Thema Karajan kam wieder der harsche Ton durch, den ich seit Jahren kannte. Karajan war bei ihr persona non grata, vor allen Dingen deshalb, weil er ihren Ehemann, den Plattenproduzenten Walter Legg, fallen gelassen hatte. Also, den Namen dieses Herrn nennen wir jetzt besser nicht. Lassen Sie uns das Thema wechseln, sonst muss ich mich wieder aufregen, sagte sie und erzählte dann folgende Geschichte. Unter dem Herrn, den wir vorhin nicht genannt haben, habe ich müssen 6 Leonoren Fidelio hintereinander singen. Leonoren, nicht die Marceline. Also das ist eine von den fürchterlichsten Dingen, die mir angetan worden sind. Walter war krank und er war nicht dabei. Also was machen wir jetzt, gell? Und da hat er gesagt, ja, du kannst es, ich werde schon so dirigieren, dass du alles machen kannst und so, ja, ja, ja. Man stelle sich vor, 6 Leonoren hintereinander, konzertant, was viel ärger ist als spielen. Nein, also das habe ich ihm auch nie verziehen, niemals, nein. Mit der Ankunft des Ministers wendet sich die Situation komplett. Pizarro kann seine Machenschaften nicht mehr vertuschen. Leonore und Florestan sind gerettet und fallen sich in die Arme. Oh, namenlose Freude. Die Nachfolgerin der Schwarzkopf im Mozart- und Strauß-Repertoire war Gundula Janowitz. Aber sie blieb standhaft, als Karajan nach der Leonore verlangte. Das sei noch zu früh, sie sei noch nicht so weit. 6 Jahre später, das war 72 oder 73, wie ich ihm das davor gesungen habe, 6 Jahre später musste ich, es war wirklich ein Zwang, musste ich mit Bernstein an der Wiener Staatsoper Fidelio singen. Und von der ersten Probe an wusste ich, Bernstein mag mich nicht. Und das ist das Schlimmste, was man als Sänger erleben kann, wenn ein Dirigent fad dirigiert, weil der Sänger ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat in der Arie im Adagio hat er in 16 ausgeschlagen. Also gut, ich musste mir dann selbst helfen. Das war die schlimmste Zeit. Ich habe es überstanden, aber davon hat Karajan gehört, dass ich bei Bernstein Fidelio singe. Und damit war ich out. Ich folgte blindem Triebe, ich mag nicht, ich stärk die Pflicht Angst, Karajan etwas abzusagen und dann in Ungnade zu fallen, ist ein Leitmotiv in Sängerbiografien. Aber es gibt auch Künstlerinnen, die dem energisch widersprechen. Eine von ihnen ist Christa Ludwig. Ich habe dem Karajan ja wirklich Schwierigkeiten gemacht, wie ich ihm die Brünnhilde absagte auch und die Isolde absagte und ziemlich kurz vorher, nicht die Siegfried-Brünnhilde zum Beispiel. Und dann bin ich zum Karajan hingegangen und habe ihm das erklärt und habe gesagt, also ich glaube nicht, dass ich es durchhalte und schaffen kann. Und im Gegenteil, was alle anderen Sänger sagen, man durfte ihm nie was absagen, er war ewig böse und alles dieses, es stimmt nicht. Er hat zu mir gesagt, wissen Sie, Christa, Sie sind wie eine Katze. Ich sag, wieso wie eine Katze? Ja, einem Hund befiehlt man springen, dann springt er zum Fenster raus. Eine Katze schaut erst, ob sie zum Fenster raus springen kann oder nicht. Und ich muss sagen, er war so nett, der Karajan. Er hat es so verstanden. Deswegen diese Mär, dass Karajan Stimmen kaputt macht, ist falsch. Man muss ja nicht singen. Man kann ja sagen, nein, es geht nicht. Viele hatten aber Angst, es sich mit ihm zu verderben. Vielleicht war die Angst schon sowas wie ein vorauseilender Gehorsam, der sie dann zu Fehlern auch getrieben hat. Nein, die Sänger wollen gerne die Partien singen, die sie nicht singen können. Ich ja auch. Ich meine, jeder will das, was er nicht kann. Jeder Bariton möchte Tenor singen, jeder Mezzosopran möchte Sopran sein. Warum werden alle Mezzosoprane Soprane? Wir haben ja jetzt auch wieder so viele Beispiele, nicht? Weil jeder will Sopran sein. Es sind halt die schöneren Partien. Und ich meine, ein Hindernis zu überwinden im Leben, überhaupt, ein Hindernis zu überwinden, das ist doch die größte Genugtuung für einen selbst. Was man kann, ist ja fürchterlich langweilig. Was man nicht kann, das will man können. Für Edda Moser war es nicht sängerischer Ehrgeiz, der sie zur Leonore hinzog, sondern die Geschichte. Bei unseren Gesprächen für ihr Buch sagte sie mehrmals, wie sehr es sie bewegt, wenn Frauen sich schützend vor den Mann stellen, nach dem Motto, nur über meine Leiche. Spätestens dann spürte ich, dass dieser handfeste Berliner Ton, mit dem sie spricht, bei ihr ebenso Waffe wie auch Schutzschild ist. Und auch sie musste lernen, wie man im Haifischbecken des Musikbetriebs überlebt, gerade auch im Fall Fidelio. Ich bin ja aufgewachsen damals eben, als die Nachkriegszeit war, wo man eben herausgefunden hat, welche Verbrechen geschehen sind und wie viele Frauen sich bemüht haben, als Mann verkleidet den Ehemann zu retten. Aus diesem Gedanken heraus habe ich Fidelio gelernt. Natürlich als junges Mädchen auch und immer wieder Fidelio auch gehört in der Oper und so mit großen Sängern, damals in der Berliner Oper. Also für mich gab es immer Fidelio. Ich musste ihn mir in dem Sinne vom Inneren her nicht erarbeiten, sondern rein von der Stimmtechnik, dass man eben durchhält bei einer Vorstellung, dass man eben nicht vorher sich verausgabt oder so. Oder die Arie muss man sehr ökonomisch singen. Und muss eben die hohe Tessitura, die ja, das sind ja keine hohen Töne in dem Sinne, sondern die Lage ist hoch. Und das ist, sagen wir mal, muss man einfach lernen. Man muss einfach gut üben. Aber die Gestalt als Leonore war mir immer vollkommen klar. Ich habe nie einen Moment Zweifel gehabt, was die Leonore für eine Bedeutung hat. Der Minister lässt alle Gefangenen frei. Pizarro wird festgenommen. Und im Schlusschor feiern alle die mutige Ehefrau, die unter Einsatz ihres Lebens den Mann gerettet hat. Die Liebe, sie hat es erreicht. Die völlig desillusionierte Marceline ist die Verliererin der Geschichte. Weil ihr Herz sich aus Versehen für eine Frau entschieden hatte, muss sie am Ende wohl den Falschen heiraten, ihren langjährigen Verehrer Giacchino, den Pförtner des Gefängnisses. Edda Moser gehört zu den ganz wenigen, die beide Fassungen der Leonore gesungen haben. Die heute gebräuchliche von 1814 und die Urfassung von 1805. Die Unterschiede sind erheblich, gerade was die Titelrolle betrifft. Die Liebe, sie wird's erreichen, klingt in der Urfassung so. Thank you. So positiv ihre Erfahrungen mit der Urfassung der Leonore waren, die sie 1976 unter Herbert Blomstedt in Dresden aufgenommen hat, so schlimm war, was Edda Moser 13 Jahre später mit Kurt Masur erlebte. Und kriegt einen Anruf aus Leipzig, Büro, und Frau Moser, wir verbinden mit Herrn Masur. Und ich kannte Masur sehr gut. Wir haben wir waren zusammen in Japan und haben also wunderbare Sachen gemacht. Herrliche Schallplattenaufnahmen mit ihm. Also ich habe ihn heiß und innig geliebt. So, gut. Und ich habe gesagt, ja, wann wollen Sie mich sehen und hören? So, ja, dann. Und dann sagt, gut, ich komme übermorgen, und bin dann also nach Leipzig gefahren, habe dem Masur in dem ganz leeren Gewandhaus den gesamten Fidelio vorgesungen. Und dann ging ich vom Podium runter, er saß im Publikum, er hat die ganze Zeit mitdirigiert, und ich ging vom Podium runter und er nahm mich in die Arme. Und nun war Masur ja so 2 Meter groß und so ungefähr, und hat mich also innigst umarmt, hat gesagt, wir gehen mal rauf in mein Büro. Und dann sind wir ins Büro gegangen, da stand die Sekretärin mit einem Tablett und 2 Gläsern Champagner. Es war noch Osten. Es war kurz vor dem Zusammenbruch. Und dann sagte er, ich muss mal eben telefonieren. Und ich war da, Sie können ruhig hier bleiben, sagte er. Und rief in Salzburg die Sekretärin der Osterfestspiele an und sagte, Frau sowieso, Sie brauchen nicht weiter zu suchen. Ich habe meine Leonore gefunden. Also man kann sich das Gefühl, was in mir da ausbrach, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte einfach auf die Knie fallen, denn ich dachte eben, mit Masur, Fidelio bei dem Osterfestspiel in Salzburg, etwas Schöneres kann der Mensch sich überhaupt nicht vorstellen. Mit diesem himmlischen Orchester, das waren die Berliner Philharmoniker, habe ich gesagt, jetzt habe ich den Höhepunkt meines Lebens erreicht. So, und dann hörte ich nichts mehr. Und dann so nach 2 Wochen oder 3 Wochen rief ich dann über das Fernamt mit großen, weiß ich, Umwegen und so weiter, rief ich in der Leipziger Sekretariat von dem Masur an und sagte, sagen Sie mal, ich wollte Sie nur mal fragen, wann schicken Sie mir denn meinen Vertrag? Ich muss ja Hotel planen, ich muss also das alles einteilen. Und er sagte, wieso? Ja, sag ich, der Masur hat mich doch eingeladen für Fidelio. Und da sagte die Sekretärin den historischen Satz, die Leonore ist längst besetzt. Ich sag, wie jetzt? Tja, Herr Masur hat die Frau sowieso engagiert und sie sind nicht engagiert. Und das war der Moment in meinem Leben, der einzige eigentlich, wo ich mir das Leben nehmen wollte. Und ich habe Masur nie vergeben. Der süße Trost, den Leonore besingt, kam dann wenige Monate später, und zwar vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl. Durch ihn kam Edda Moser doch noch dazu, die Fidelio Leonore an historischer Stelle zu singen, 1 Jahr nach dem Fall der Mauer. Und das war eben mein großes Ereignis meines Lebens, dass der Helmut Kohl damals gebeten hat, die Leipziger Oper, dass ich am 3. Oktober Fidelio singen durfte. Allerdings in einer grauenhaften Inszenierung, aber mit wunderbaren Sängern. Und der Moment, ihm die Ketten abzunehmen am 3. Oktober, würde ich sagen, war der Höhepunkt meiner Sängerlaufbahn. Ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte nicht, ich wollte Die Liebe, sie wird's erreichen. Von Thomas Vogt. Es sprachen Anne Müller und Thomas Vogt. Technische Realisation Matthias Fischenich und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2019. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.